Kapitel 14. Die letzten Tage der Signar. Dem Herrscher entgleitet die Macht. Bei der Signar-Gruppe sind Krisensitzungen seit dem Spätsommer 2023 die Regel. Sie verkleiden sich nur als Aufsichtsratstermine. Ende September trifft sich das Kontrollgremium der Tochter Prime, in der die größten Immobilien der Gruppe vom gerade entstehenden Elbtower bis zum KDW in Berlin versammelt sind. Für René Benko und die Aufsichtsräte, darunter große Investoren wie Robert Pujot, die RAG-Stiftung oder der Spediteur Klaus-Michael Kühne, steht vor allem ein Thema auf der Agenda. Wie schafft man frisches Geld dran, um liquide zu bleiben? Benko präsentiert. Etliche Objekte stehen zum Verkauf, etwa in Hamburg das Kontorhaus Flüggerhöfe und in München ein Gebäude des Warenhauskonzerns Galeria, der zu Signar gehört, immer beste Innenstadtlage. Wie viel Geld gebraucht werde für Refinanzierungen und den Weiterbetrieb der Baustellen? Von um die 400 Millionen Euro ist die Rede, die mit Verkäufen oder Kapitaleinschüssen in den nächsten Wochen zusammenkommen müssten, um die Prime am Laufen zu halten. Tatsächlich ist die Lage noch schlimmer. Schon seit Monaten versucht Benko, frisches Geld heranzuschaffen, bisher weitgehend vergeblich. Bei den Banken ist nichts mehr zu holen, seit die EZB ein Warnsignal vor der Signar aufgestellt hat. Benko kann schon froh sein, wenn er fällige Bankkredite über 20 oder 30 Millionen Euro um ein paar Monate verlängert bekommt, zu dann deutlich erhöhten Zinsen. Kleingeld. Der Versuch eines finanziellen Befreiungsschlags in einem Umfang von 400 Millionen Euro scheitert Mitte August. Der südkoreanische Fonds Meritz, der auch stark in Immobilien investiert, sagt Benko endgültig ab. Eine Mail Benkos an seinen Finanzchef Manuel Pirold nach der Absage am 17. August besteht nur aus einem Wort: Fuck. Eine Antwort darauf spart sich Pirold. Es gibt nichts mehr zu sagen. Auch in Singapur und in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist nichts mehr zu holen. Gleichzeitig fließt das Geld aus der Signar Prime heraus wie Wasser aus einem löchrigen Planschbecken. Hunderte von Millionen Euro werden gebraucht für die großen Baustellen. Vom Wiener Luxuskaufhaus La Mar über die Alte Akademie in München bis zum Hamburger Elbtower, dessen Bau nun fast ohne die Hilfe externer Geldgeber in den Himmel wachsen soll. Für 2023 stehen allein 1,4 Milliarden Euro Refinanzierungen in der Bilanz der Prime. Hinzu kommen hunderte Millionen Euro, die die Signar in ihr marodes Handelsgeschäft stecken müsste. Es wird Geld zwischen den einzelnen Sparten der Signar hin und her geschoben oder in Zwischengesellschaften überwiesen, offensichtlich immer dahin, wo die Not gerade am größten ist. Im August hebt Kreditreform das für die Kreditbeschaffung wichtige Rating für Benkos Immobiliengeschäft auf. Als Begründung führten die Analysten an, dass das zuletzt veröffentlichte Rating von A- nicht mehr aktuell ist und die Prüfung von Einwänden und Stellungnahmen der Signar Prime Selection AG im Zuge einer Ratingaktion andauert. Nun sind potenzielle Investoren noch verunsicherter. Benko gibt intern zu, dass die Signar dringend frisches Geld braucht. Bis Anfang November wolle er zwei Deals finalisieren, versichert er Gesellschaftern. Doch kommen die auch? Keiner ist entspannt, stöhnt ein Aufsichtsrat. Die Anteilseigner, die lange noch auf Benkos Geldbeschaffungskünste gehofft hatten, verlieren den Glauben an Benko. Wer jetzt nicht skeptisch ist, müsste bescheuert sein, formuliert ein langjähriger Gesellschafter der Prime. Die Investoren ziehen die Macht an sich. Lange Zeit folgten die Aufsichtsräte der Prime nur dem ersten Teil von Lenins Maxime: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wenn einzelne von ihnen konkrete Schritte wie eine monatliche Liquiditätsplanung von den Vorständen und Benko gefordert hatten, ließen sie sich regelmäßig von Benko beschwichtigen. Lasst mich mal machen. Nun endlich ergreifen sie die Initiative und kommen damit endlich ihrer gesetzlichen Kontrollaufgabe nach. Kühnes Vertreter Karl Gernand, Jürgen Johann Rupp von der RAG-Stiftung und Robert Pujot drängen beim Aufsichtsratsvorsitzenden Alfred Gusenbauer darauf, dass externer Sachverstand hereingeholt wird. Sie sprechen Henning Block an, Partner der Investmentbank Rothschild & Co. und die Anwälte der Kanzlei White & Case. Ab Ende Oktober bevölkern nun diese Finanzexperten und Expertinnen die Wiener Zentrale der Prime. In Hochzeiten arbeiten bis zu 40 Menschen auf dem Signar-Job. Ihre Aufgabe ist klar begrenzt. Sie sollen möglichst schnell einen Investor finden, der mindestens 500 Millionen Euro in die Prime schießt.